Katja Epstein und last not least, der Mann, der heute Abend noch überhaupt nicht dem Publikum entsprechend präsentiert worden ist. Er hat das nicht gern. Ich mache das aber umso lieber, als ich weiß, welch hervorragender Pianist und welch liebenswerter Mensch er ist. Dieter Falk, der seit vielen Jahren Inge Brück begleitet. Hey, hey! Ich möchte Ihnen erzählen, dass ich in diesen Tagen, in denen ich mit den Künstlern zusammen war, einen Freund gewonnen habe. I got a friend, einen liebenswerten, bärtigen Bär aus Amerika. Ein Mann, der zu den Topstars der Welt zählte, der alle Höhen und Tiefen des Lebens durchlebt hat. Der Millionär war, der sich jeden Wunsch erfüllen konnte und der ein ganz armer Kerl sein wollte, um Christus zu dienen. Und hier ist er also, unser Amerikaner aus Neuseeland, Barry McGuire.